Deutschlandfunk Soundcheck. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Im Studio ist heute Günther Jansen. In dieser Sendung geht es um einen ganz alten Hasen. Jemand, der mit über 60 immer noch auf der Bühne steht und neue Platten aufnimmt. Der mit gleich zwei seiner Bands in die amerikanische Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen worden ist. Unser Thema bis 3 Uhr: David Crosby und seine lange Karriere. It's been a long time coming. It's going to be a long time gone. I need a peace to be alone. A peace to be alone. A peace to be alone. It's a long, long, long, long time before the dawn. Im Juni 1969 erschien das Debütalbum von Crosby, Stills and Nash, schlicht betitelt wie diese Supergroup. So nannte man damals Bands, deren Mitglieder vorher schon bei bekannten anderen Bands gespielt hatten. Es lag damals ein bisschen in der Luft, Emerson, Lake and Palmer oder auch Blind Faith. Jedenfalls Crosby, Stills and Nash war eine andere. Graham Nash war einer der Hollies in England. Stephen Stills spielte vorher bei Buffalo Springfield und David Crosby bei den Byrds. David Crosby gehörte zu deren Gründungsmitgliedern, war zusammen mit Jim McGinn, später nannte er sich bis heute Roger McGinn, und Gene Clark in den Vorläufergruppen Beef Eaters und Jet Set. Ende 1964 kamen Chris Hillman und Gene Clark dazu und seitdem gab es die Byrds. Gleich ihre erste Single Mr. Tambourine Man setzte Maßstäbe, sowohl was den kommerziellen Erfolg anging, ein Riesenhit überall auf der Welt, und auch stilistisch war das damals etwas ganz Neues. Ursprünglich ein Folksong von Bob Dylan, wurde bei den Byrds die erste Folkrock-Single daraus. Elektrische Gitarren, 6- und 12-seitige, dazu der unwiderstehliche Harmoniegesang. Die Byrds begründeten mit ihrer Debütsingle gleich ein ganz neues Genre. Im Rahmen dieses Soundchecks zu David Crosby spiele ich von den verschiedenen Gruppen im Laufe der vielen Jahre natürlich Stücke, die er selbst, David Crosby, komponiert hat. Das sind dann nicht immer die allerbekanntesten der jeweiligen Bands. Long Time Gone eben war ein Crosby-Stück auf dem ersten Album von Crosby, Stills and Nash. Die Byrds lebten zu Beginn vor allem eben durch Bob Dylan-Coverversionen sowie dann auch Lieder von McGinn und Clark. Aber so langsam begann auch Crosby zu schreiben, zum Beispiel dieses hier, I See You. Your eyes alive, your mind still growing. Say And I don't really see why can't we go on as three. You are afraid, embarrassed too. Zwei Crosby-Lieder im Zusammenhang der Birds. Zuerst I See You, das war mit enthalten auf der dritten Birds-LP Fifth Dimension, Sommer 66. Danach Triad, das kam erst viele Jahre später im Rahmen einer Birds-CD-Box heraus. Seinerzeit, Sommer 67, weigerten sich die übrigen Birds dieses Stück über eine Dreierbeziehung, Ménage à Trois, mit in ihr Programm aufzunehmen. Obwohl die Zeiten damals ja eindeutig auf sexuelle Veränderungen standen, schien den anderen Bandmitgliedern dieses Thema doch zu heikel. Übereinstimmend liest man in Geschichten, Artikeln über die Birds, dass diese Zurückweisung seines Liedes für Crosby den Ausschlag gab, die Birds zu verlassen und etwas Neues zu machen, was dann eben einige Monate später zu Crosby, Stills and Nash führte. Den Song Triad gab er übrigens Jefferson Airplane, die ihn auch veröffentlichten. Mit seiner neuen Gruppe spielte er ihn auch live, zum Beispiel zu hören auf dem Live-Doppelalbum Four-Way Street. Der zweite Live-Auftritt überhaupt war beim Woodstock-Festival im August 1969. Neil Young spielte da auch schon mit, allerdings nicht hier. Das singen nur die drei Herren Crosby, Stills and Nash im Original auf dem weißen Album der Beatles, komponiert von Paul McCartney, Blackbird. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly. Blackbird. Dark black night. Blackbird singing in the dead of night. Yes. Blackbird Blackbird, fly into the light of the dark black night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Yeah. Your face, incredible presence of mass. The clink of the metal, the hiss of the rope, the sky like a piece of blue glass. He clings to the rock with the feeling reversed, as if he holds the whole earth in his hands. He loosens a pebble and hangs there quite silent, listening to his heart till it lands. To his heart, moved by his love, up the wall, up the wall. His life in his hands, who knows where it lands, up the wall, up the wall. Say climb if you want to, climb because it's there, climb because you're a man. I say live on the wings of what's possible here, climb it because you can. Said they both had their place. Here on the ledge, looking over the edge, I can feel it on my face. Listening to his heart, up the wall, up the wall. His life in his hands, who knows where it lands, up the wall, up the wall. Listen now to the spirit of mine, floating in clean air, and then I face to the west, and I speak to the sun, and I say thank you quite softly again. Das ist jetzt schon ein ganz spätes Kapitel in der langen Karriere David Crosbys. CPR, das steht für Crosby, Peva, Raymond. 1998 erschien ihr Debütalbum, das Stück von eben, natürlich auch wieder von David Crosby mitgeschrieben oder überhaupt geschrieben, alleine geschrieben und gesungen. Climber stammt vom zweiten Studioalbum Just Like Gravity. Das kam vor gut einem Jahr heraus. Zwischen diesen beiden Studioalben gab es auch noch ein Live-Doppelalbum. Noch eine kleine Geschichte. James Raymond, einer der drei von CPR, ist das uneheliche Kind von David Crosby. Es kam irgendwann Ende der 50er, als Crosby noch ein Teenager war, und wurde Pflegeeltern zur Adoption gegeben. Erst als James Raymond 30 Jahre alt war, erfuhr er von seinem leiblichen Vater und macht mit ihm heute Musik. Nachher in der zweiten Stunde zwei weitere Stücke von CPR. Jetzt erstmal ein Lied aus dem ersten Crosby, Stills, Nash Album, Wooden Ships, aber hier in einer Version von Jefferson Airplane. Deren Paul Kantner hat das Ganze nämlich auch mitgeschrieben, zusammen mit Stephen Stills und David Crosby. Wooden Ships in der nicht ganz so bekannten Version von Jefferson Airplane. Now, haven't got sick once. probably keep us both alive. On the water, very free. Easy, you know the way it's supposed to be. Silver people on the shoreline, leave us be. Very free and easy. Sail away where the morning sun goes on. Sail away. Sister by her hand, lead her far from this barren land. Horror grips us as we watch you die. All we can do is echo your anguish cry. Stare as all your human feelings die. We are. Didn't, and I wonder why. feel like letting my freak flag fly. Yes, I feel like I owe it to because I had the flu for Christmas. And I'm not feeling up to par. It increases my paranoia. Like looking at my mirror and seeing a police car. But I'm not giving in an inch. Together, I'm going to get down in that sunny southern weather. Zuerst Wooden Chips in der Version von Jefferson Airplane, danach Almost Cut My Hair, ein Crosby-Song vom zweiten Album, Déjà Vu. Jetzt war auch Neil Young dabei, also Crosby, Stills, Nash & Young. Und alle vier Bandmitglieder veröffentlichten Anfang der 70er Jahre Soloalben, auf denen die anderen in den unterschiedlichsten Konstellationen auftauchten. Zum Beispiel auf dem ersten Soloalbum von Stephen Stills, November 1970 kam es heraus. Bei dem großen Hit daraus aus diesem Album Love the One You're With war Crosby ebenfalls als Background-Sänger mit dabei. Bei diesem Stück jetzt aber auch Sit Yourself Down neben unter anderem Graham Nash, John Sebastian von Love and Spoonful und auch Mama Cass Elliott singt hier mit. Mal sehen, ob wir sie raushören. Sit Yourself Down. I get restless, what can I do? When I need someone, I think about you. I got to move on, not fade away. I'm only just growing a little each day. Slowly, I got to find somebody to slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, slowly, settle on a patch of ground. Taking it easy, live every day. Me and the raven, we make our way. Attraction in the rain, you know it's hard to understand, hard to find a way to get through another city day without thinking about I've seen was a t-shirt turning green in India, a turtle dove, the dove's lady was the call, or maybe it was the olive branch she held in her claws, or maybe they were in love, yeah. You know, it's hard for me to find a way to get through another city day without thinking about getting out. hintereinander aus zwei Soloalben von Mitgliedern von Crosby, Stills, Nash & Young aufgenommen und erschienen jeweils Anfang der 70er Jahre, als es die Band auch noch gab. Nach Stephen Stills, Crosby sang im Chor mit, wollte ich dazu sagen, hat den kleinen Blackout, sorry, eben aus Crosbys eigenem ersten Soloalbum If I Could Only Remember My Name. Aufgenommen mit einer Reihe von bekannten Musikern, fast alle von Grateful Dead und Jefferson Airplane. Graham Nash ist dabei, Neil Young, Joni Mitchell. Es ist über weite Strecke ein sehr loses Album, manchmal wie hin improvisiert. Erinnert mich auch ein bisschen, wie Jahre vorher Tim Buckley Folk und Jazz zusammengebracht hatte. Sehr schön, finde ich. Noch mehr daraus im Laufe der Sendung. Jetzt erst ein Sprung nach vorn. 1993 erschien Thousand Roads, Crosbys Soloalbum Nummer 3. Und darauf ist ein Joni Mitchell-Song, Yvette in English. Das heißt, Crosby und Mitchell haben das zusammengeschrieben. Yvette in English. Sideways like a cat, sidelong glances with a wary little strain. She sticks in his mind like that, saying, "Have ever an allurement with her lips wrapped around a cigarette." Yvette in English saying, "Please have this little bit of instant bliss." Struggling with a foreign tongue, reaching for words and drawing blanks, a loudmouth is stricken deaf and dumb. Straw on the left bank. If I were a painter, Picasso said, I'd paint this girl from toe to head. Yvette in English saying, please have this little bit of instant bliss. Nocturne tips and spills, and move along nicely in the spreading stain. New chills, new thrills for the old uphill battle. How did he wind up here again? Walking, talking, touched and scared. Turn and walk away, skittering like a cat on a stove. High heels click, but a wary little strain. She leaves him by the sand alone. With black water and amber lights, a bony bridge between left and right. Instant to decide. You know I go back there tomorrow, but for the work I've taken on, stoking the star maker machinery behind the popular song. Joni Mitchell und David Crosby ist ein Kapitel für sich. Hier nur ein paar Verbindungen. David Crosby produzierte ihr erstes Album, Songs to a Seagull, 1968. Crosby, Stills, Nash & Young nahm ihre Version von Joni Mitchells Woodstock auf. Joni Mitchell sang auf Crosbys erstem Album gleich zum Ende der ersten Stunde ein weiteres Stück daraus, Laughing. Und Crosby sang zum Beispiel Background zusammen mit Graham Nash, eben bei Freeman in Paris aus Joni Mitchells Album von 1974, Caught in Spark. Hier bis zu den Nachrichten aber ein weiteres Lied aus Crosbys If I Could Only Remember My Name. Und nach zwei dann noch 13 weitere Stücke von bzw. mit diesem exzellenten Sänger, Gitarristen und Stückeschreiber. David Crosby im heutigen Soundcheck. I thought I met a man who said he knew a man who knew what was going on. I was mistaken. Mistaken.